dieser furchtbare Schrei. Yeah. hält nur ein ordentlicher Schlag in die Schnauze. MDMA. Ich hab die ganze Nacht hier gesessen und Crystal geraucht. Ich hab die ganze Nacht hier gesessen und Crystal geraucht. Thank you. Ich hab die ganze Nacht hier gesessen und Crystal geraucht. Was knallt bei dir so doll? Über Arsch.